Radio Kontrabanda. Also, hola, hola, ich grüße herzlich alle Zuhörer von Radio Niemandsland, Radio Kontrabanda. Mein Name ist Juppi von der Uferfabrik und ich wünsche alles, alles Gute. Viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des alternativen Radios. Hier sind wir wieder live im Äther über der großen Stadt Barcelona. Guten Morgen, Welt. Buenos días, Barcelona. Buenos días, Mundo. Good morning, Barcelona. Good morning, World. Bon dia, Barcelona. Bon dia, Mon. 91,4 FM bzw. UKW zu hören im Stadtbereich Barcelona und Umgebung sowie unter www.contrabanda.org im Livestreaming auf dem gesamten Planeten Erde. Für die einen ist es jetzt Tag. Für die anderen ist es vielleicht nachts, wenn Sie uns hören, meine Damen und Herren, im Internet. 2 Stunden totales Radio mit Musik, Informationen, Nachrichten, Interviews und Kommentaren von 10 bis 12 Uhr live. In dieser Zeit wollen wir wieder einmal versuchen, Sie zu informieren, zu unterhalten, zu verblüffen und zu belehren, vielleicht sogar zu erheitern und zu bestürzen, zu beruhigen und zu besänftigen, zu erfreuen und wütend zu machen, Sie zuversichtlich und auch optimistisch zu stimmen, trotz alledem, trotz des kriminalkapitalen Irrenhauses Welt, in dem wir alle so absurd verdammt sind zu leben und aus dem wir uns befreien werden, so oder so. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskatz. We'll be right back. wollen es wieder wissen. Was wir brauchen, haben wir dabei. Wir reisen mit leichtem Gepäck. Unser Glückchen, den verlieren wir neu. Die Angst von früher, sie ist weg. Wenn du weißt, dass du nichts mehr weißt, kannst du dich total entspannen. Kannst du lieber jeden Tag wieder ganz von vorne anfangen. Neues Spiel, neues Glück, weil das Game auf der Anfang ist. Blick nach vorne und nicht zurück, weil du immer noch am Ruder bist. Du kriegst nur das, was du gibst. Es macht alles Sinn, solange du liebst. Hast gelernt, wie man fliegt, denn niemals war es besser. Ja, klingt doch ganz schön fetzig, was der gute Peter Maffay da auf seine alten Tage, auf seine alten Rocktage, so zaubert. Ein anderer Altrockstar ist Wolfgang Niedecken. Wir haben erfahren, dass er eine neue Live-CD herausgebracht hat. Die werden wir die nächsten Wochen einmal vorstellen. Doch zuerst möchte ich Bab bringen, Bab Live, eine Live-Version von dem berühmten Lied Verdammt lang her. Verdammt lange kann ich was anderes sagen. Verdammt lange kann ich ein Hälfte glöde. Und dann ist Schock, mirandos auf mich so kommt. Merkwürdig wohl, so mancher Hass lang durch. Mit Reising leer. Genau, der Pirsi jetzt, hab ich auch kapiert. Wer alles, wenn dir jetzt klappt, hinter dir her. Die Schulter klopft, wenn ich nicht aufgeht. Sie schauen rot, zerrede den Freunden. Und ich darf's trock, ganz einfach ignoriert. Es ist lang her, da ich fürste. Und für Enttäuschung, ich nehme die Kunst. Vielen Dank fürs Zuhören. für der Bravo. Verdammt lang her, der Milch gesprochen. Und da kommt der Hähne, auch der Krem andere. Ankommen! Solang, da ich mich kaum entsinne kann. Vor 100 Jahren schrieb Franz Kafka die ersten Seiten seines visionären Romans Der Prozess. Was ihn befähigte, eine Welt anonymer Überwachung vorherzusehen, führt eine jetzt abgeschlossene Biografie vor. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Es ist in gut lesbarer Handschrift einer der berühmtesten ersten Sätze der Weltliteratur. Der erste Satz von Franz Kafkas Roman Der Prozess, der 1925, ein Jahr nach dem Tod des Autors, erscheinen wird. Ein leise dröhnender Satz, in dem schon fast all das steckt, was Kafka zu einem der größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts werden lässt. Die Ängste und die Paranoia des modernen Menschen, der die Kontrolle verliert über sein eigenes Leben in einer Welt alles beherrschender Totalitarismen, alles beherrschender Systeme von Überwachung und Aufsicht. Das ist jetzt 100 Jahre her. Kafka, das ist mehr als nur ein Name. Das ist ein Begriff, eine eigene Kategorie, ein Anspruch, ein Gipfel, unübersehbar für alle, die Literatur lesen und schreiben. Auch wer keine Zeile von ihm kennt, hat doch vom Prozess, vom Schloss oder vom Brief an den Vater gehört. Ist schon einmal dem heute etwas aus der Mode gekommenen Ausdruck kafkaesk begegnet und kann dem Dichter wahrscheinlich den einen oder anderen Titel seiner Erzählungen zuordnen. Vor dem Gesetz, auf der Galerie, in der Strafkolonie, das Urteil, die Verwandlung. Interessant, dass pünktlich zur Frankfurter Buchmesse diese Woche der Spiegel mit einem Titelbild des großen Dichters an die Kioske kommt. Da sieht man das klassische Bild von Franz Kafka mit den großen abstehenden Ohren, dem melancholisch und gleichzeitig durchdringenden Blick, der einen zu durchschauen scheint. Und als Schlagzeile steht da ganz groß der Seher. Vor 100 Jahren, Franz Kafka beschreibt die Ängste des modernen Menschen. Von Kafka wird die nächsten Minuten die Rede sein. Eine seiner berühmtesten Erzählungen heißt Vor dem Gesetz. Franz Kafka. Vor dem Gesetz steht eine Wache. Ein Mann kommt vom Lande, sucht Einlass beim Gesetz. Aber der Wächter darf ihn nicht einlassen. Kann der Mann hoffen, zu einer anderen Zeit eingelassen zu werden? Das ist möglich, sagt der Wächter. Der Mann versucht, durch das Tor zu schauen. Man hatte ihn gelehrt, dass jeder Mensch die Gerechtigkeit in Anspruch nehmen könne. Versuche nicht, ohne meine Erlaubnis einzudringen, sagt der Wächter. Ich bin sehr mächtig, obwohl ich der geringste der Wächter bin. Von Saal zu Saal, von Tor zu Tor hat jeder Wächter mehr Macht als der vorhergehende. Mit Erlaubnis des Wächters setzt sich der Mann neben dem Tor nieder. Und dort wartet er. Jahrelang wartet er. Alles, was er besitzt, gibt er dem Wächter. In der Hoffnung, ihn zu bestechen. Und immer bekommt er die gleiche Antwort. Ich nehme das, was du mir gibst, nur an, damit du nicht das Gefühl hast, etwas versäumt zu haben. Wie er so jahrelang am Eingang wartet, lernt er sogar die Flöhe im Pelz des Wächters kennen. Und wie er im Alter kindisch wird, bittet er sogar diese Flöhe, ihm zu helfen, den Wächter zu beschwören, er möge anderen Sinnes werden und ihm den Einlass gewähren. Obwohl sein Augenlicht im Alter trübe geworden war, fühlt er durch die Dunkelheit ein Strahlen aus dem Tor des Gesetzes. Und nun vor seinem Tode lassen sich seine ganzen Erfahrungen in eine Frage zusammenfassen. Er bittet den Wächter, sich zu ihm zu beugen. Du bist unersättlich, sagt der Wächter. Was willst du schon wieder? Jeder Mensch bemüht sich, das Gesetz zu erlangen. Wieso ist es dann, dass in den vielen Jahren noch kein anderer hierher gekommen ist, um Einlass zu begehren? Sein Gehör ist schwach geworden. Also brüllt der Wächter ihm ins Ohr. Kein anderer als du hätte je eingelassen werden können. Kein anderer als du hätte je durch dieses Tor gehen können. Dieses Tor war nur für dich bestimmt. Und jetzt werde ich es schließen. Das ist der Hergang der Geschichte, die der Prozess erzählt. Die Logik dieser Geschichte ist die Logik eines Traumes, eines Albtraumes. Fräulein Bürstner? Sie erwarteten Fräulein Bürstner. Wieso? Nein. Welcher Gedanke? Nein, wirklich nicht. Sie haben soeben Ihren Namen genannt. Wann? Als ich hereinkam, Sie sprachen mich als Fräulein Bürstner. Ja, das ist Ihr Zimmer, wissen Sie? Was tun Sie da drin? Wer sind Sie? Was tun Sie denn hier? Kommt Fräulein Bürstner öfters zu einem nächtlichen Besuch durch diese Tür? Nein, niemals. Diese Tür wird immer verschlossen gehalten. Frau Brubach verwahrt den Schlüssel. Sie können sie ruhig fragen. Wo ist sie? Weiß sie eigentlich, dass Sie hier sind? Frau Brubach! Sie haben Frau Brubach erwartet? Nein. Ich habe niemanden erwartet. Am wenigsten von allen Sie, wer immer Sie auch sein mögen. Wo wollen Sie hin? Nun, ich nehme an, Frau Brubach hätte gern gewusst, wer die fremden Menschen sind, die mitten in der Nacht in ihrer Wohnung herumspazieren. Sie wollten in diese Richtung gehen. Das ist Fräulein Bürstners Zimmer. Hätten Sie mir das nicht gesagt? Ja, das ist es. Und ich würde wirklich gerne wissen, was da drin vor sich geht. Sie ist jetzt nicht da. So? Na, das ist nicht sehr ungewöhnlich, Sie. Es wird sehr spät manchmal. Sehr spät, wirklich. Sie sind von der Polizei? Sie kommt spät nach Hause? Schauen Sie, daraus brauchen Sie keine Schlüsse zu ziehen. Was für Schlüsse? Naja, dass in dem Lokal so lange gearbeitet wird, ist nicht Fräulein Bürstners Schuld. Hören Sie, sie muss jetzt jede Minute kommen und ich bin sicher, dass sie Ihre Fragen selber beantworten wird. Sie sind von der Polizei, nicht? Wie kommen Sie darauf, dass wir Frau Bürstner vernehmen wollen? Oh, ich habe nicht die geringste Ansicht darüber. Es geht mich auch gar nichts an. Ich kenne Frau Bürstner kaum. Natürlich sind wir ja Nachbarn. Aber das liegt ja auf der Hand. Ist sie irgendwie in Schwierigkeiten? Was für Schwierigkeiten? Dachten Sie etwa, wir seien wegen Frau Bürstner hier? Naja, auf jeden Fall doch wohl nicht meinetwegen. Oder? Was ist? Sie sagen nichts. Sie streiten nichts ab, Sie geben nicht zu, Sie stehen einfach da und starren mich an, mitten in meinem eigenen Schlafzimmer um 6.14 Uhr in der Früh. Ich wüsste nicht, warum ich mir das gefallen lassen sollte. Sie haben sich weder vorgestellt, noch haben Sie mir Ihre Papiere gezeigt. Wäre das nicht Ihre Sache? Oh nein, meine Papiere sind in bester Ordnung. Hier, Sie können sie sehen. Warum ziehen Sie sich nicht fertig an? Wenn Sie es wissen wollen, bin ich ein Mann, der ein geordnetes Leben führt. Und dass ich mich um 6.15 Uhr in der Früh anziehe, gehört nun mal nicht dazu. Leider muss ich aber befürchten, dass ich jetzt nicht mehr einschlafen werde. Wo gehen Sie hin? Ich pflege morgens ein Bad zu nehmen, wenn Sie es genau wissen wollen. Warum? Wenn es Ihnen peinlich ist, sich vor mir anzuziehen. Ich ziehe mich immer im Badezimmer an. Oh. Ja. Warum? Franz Kafka wurde am 3. Juli 1883 in Prag geboren. Es gehörte damals zu Österreich-Ungarn. Er starb am 3. Juni 1924 in Kloster Neuburg, Kierling, ebenfalls in Österreich. Kafka war ein deutschsprachiger Schriftsteller. Sein Hauptwerk bilden neben drei Romanfragmenten, wie vorhin gesagt, Der Prozess, das Schloss und der Verschollene, zahlreiche Erzählungen. Kafkas Werke wurden zum größeren Teil erst nach seinem Tod und gegen seine letztwillige Verfügung von seinem Freund Max Brod veröffentlicht. Wie gesagt, einem engen Freund und Vertrauten, den Kafka als Nachlassverwalter bestimmt hatte. Kafkas Werke zählen zum unbestrittenen Kanon der Weltliteratur. Der Lyriker W.H. Auden hat Kafkas Bedeutung 1941 auf den Punkt gebracht. Sollte man den Namen eines Künstlers nennen, der in ähnlicher Beziehung zu unserem Zeitalter steht wie Dante, Shakespeare und Goethe zu den ihren, so käme einem wohl zuerst der Name Kafka in den Sinn. Das Buch, auf dem neue erschöpfende biografische Untersuchungen beruhen, heißt Kafka, die frühen Jahre. Der Autor ist Rainer Stach und das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen, hat 608 Seiten und kostet 34 Euro. Bei der Frankfurter Buchmesse, die am kommenden 8. Oktober eröffnet wird, wir wissen, es ist weltweit die wichtigste Buchmesse, wird diese neue Kafka-Biografie des Germanisten Rainer Stach einen großen Raum einnehmen. Und für alle Kafka-Fans ist diese Biografie, ich tipp mal, ein Muss. Du warst schon immer ein schmutziges Wort. In den Ausführungen, die der Spiegel diese Woche in seinem umfangreichen Artikel über Franz Kafka schreibt, wird auf ein historisches Ereignis Bezug genommen, das völlig unbekannt ist den meisten Hörerinnen und Hörern, das Kafkas Weltbild aber offensichtlich sehr stark geprägt hat. Der Schriftsteller hatte schon als 14-jähriger Schüler des Deutschen Altstädter Gymnasiums in Prag erlebt, wie schockierend ein Aufruhr sein kann. Folgendes war passiert. Im Dezember 1897 warfen tschechische Bewohner der Stadt Schaufensterscheiben ein und plünderten Geschäfte. Es ging gegen die Deutschen. Das gibt's auch in der Geschichte. Und es ging auch gegen die Juden, egal ob sie Deutsch oder Tschechisch sprachen. Auf dem Altstädter Ring brannten die Stühle und Tische eines Cafés, das als jüdisch galt. Zuvor hatten Studenten der Deutschen Universität, die gröhlend durch Prag gezogen waren, mit deutschnationalen Liedern provoziert. Dann wollten tschechische Studenten dagegenhalten, wurden aber unverzüglich von berittener Polizei gestoppt. Eine aufgebrachte Menge zog durch die Straßen, warf mit Pflastersteinen und legte Feuer, während die Geschäftsleute ihre Läden noch schnell mit Brettern zu schützen versuchten. Die Deutschen und die Juden gehörten in Prag zur Minderheit und dominierten dennoch die böhmische Verwaltung und das Geschäftsleben. Der Zorn der Tschechen brach sich nicht zum ersten Mal Bahn. Doch so verheerend wie jetzt war es seit Jahrzehnten nicht mehr gewesen. Kafkas Gymnasium blieb tagelang geschlossen. Weder die Polizei noch die in voller Stärke angetretenen Prager Bataillone konnten der Lage Herr werden, auch wenn sie mit aufgepflanzten Bajonetten gegen die Menge vorgingen. Es gab Tote und Verletzte. Erst das am fünften Tag ausgerufene Standrecht machte der ungeheuren Revolte ein Ende, die als Dezembersturm in die Geschichte einging. Als Kafka im August 1914 die ersten Zeilen seines Prozessromans schrieb, war er schon seit 6 Jahren bei der Arbeiterunfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen in Prag angestellt, einer Institution, die zu Recht als soziale Errungenschaft begriffen wurde. In diesem Kontext sollten wir heute unser totalitäres Überwachungssystem betrachten. Ein kafkaeskes, anonymes, omnipräsentes, totalitäres System, das jeden von uns rund um die Uhr überwacht und alle unsere Äußerungen und alle unsere Schritte aufzeichnet und wahrscheinlich für alle Ewigkeiten festhält. Das Gehirn dieses Systems ist ein anonymer Algorithmus, der irgendwann einen Befehl erlässt, uns zu bestrafen. Der vor 100 Jahren niedergeschriebene Anfangssatz des Prozessromans sollte ursprünglich anders lauten. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, war er eines Morgens gefangen. Wir hatten vorhin gesagt, war er eines Morgens verhaftet. So stand es zunächst im Manuskript, das sich heute im Marbacher Literaturarchiv befindet und einen Wert von mehreren Millionen Euro hat. Tatsächlich schrieb Kafka eigenwillig verleumdet mit A-Umlaut und bevorzugte übrigens auch die Schreibweise Literatur mit 2T, beziehungsweise mit 3T. Mit zwei entschiedenen Strichen und Einfügungen gab Kafka dem ersten Satz seine endgültige Form, wurde er eines Morgens verhaftet. Dabei mag eine Rolle gespielt haben, dass es ansonsten zu sehr nach Gefangenschaft geklungen hätte, nach einer unbeabsichtigten Anspielung auf den gerade ausgebrochenen Krieg. Vor allem aber, wenn K. vom ersten Satz an gefangen ist, dann kann sich die klaustrophobische Atmosphäre nicht mehr aus der Handlung entwickeln. So aber ist der Fremde, der da eines Morgens in sein Zimmer tritt, ohne auch nur die geringsten Anstrengungen zu unternehmen, sich zu legitimieren oder die Privatsphäre zu achten, dieser Eindringling, der sich benimmt, als wäre er hier zu Hause, nicht nur unheimlich, sondern es wird die Neugier auf die Reaktion von Josef K. und dessen weiteres Verhalten geweckt. Der heute so geläufige Name des Romanhelden stand übrigens nicht von Anfang an fest. Zunächst hatte Kafka in seinem Tagebuch einen anderen notiert, Hans Gorche. Doch erst mit der endgültigen Namenswahl, mit Josef K., kam offenbar der nötige Schwung in die Sache. Das autobiografisch schillernde Namenskürzel hob den Protagonisten über eine beliebige Romanfigur hinaus. Estem escoltant Niemands Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Mittlerweile ist die Sonne rausgekommen, hinter einer diesigen Wolkendecke ist sie hervorgebrochen und auch Werner ist im Studio eingetroffen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, ja, eingetroffen und ich bin froh darüber, weil ich habe mich gefreut, dass ich noch wieder hierher gefunden habe. Ich war jetzt 2 Wochen nicht da und im Alter vergisst man dann halt ab und zu auch so Sachen. Aber gut, ich habe es geschafft, ich bin hier. Übrigens zu dem zu der Geschichte da mit Kafka noch, gefangen oder verhaftet, ist ja im Grunde nicht so wichtig, denke ich mal. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt viel drüber nachdenken sollte. Aber die andere Sache finde ich viel interessanter, dass da dieser Fremde reinkommt, also offensichtlich Polizist ist, sich aber nicht ausweist. Und der andere ist da zu Hause, ja, aber im Grunde stimmt das ja gar nicht. Der ist ja nur Untermieter und zu Hause ist eigentlich genau dieser Mann und diese herrschende Klasse eben, ja. La Casta. Ja, es gibt da ein sehr aktuelles, interessantes Beispiel. Der Spiegel bringt diese Woche einen Bericht. Der ist absolut kafkaesk. Da geht es um den Flugverkehr. Da geht es um US-Grenzbeamte, die entscheiden, wer von Deutschland aus in die Vereinigten Staaten fliegen darf. Und deren Handlungen stehen auf keinerlei rechtlicher Grundlage. Es gibt immer wieder folgende Fälle. Reisende in die USA werden bereits an deutschen Flughäfen aus der Reihe herausgewunken und werden von anonymen Beamten, die sich nicht einmal ausweisen, einem Verhör unterzogen. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Diese Beamte weisen sich nicht aus. Sie haben einen kleinen Laptop, da ist ein US-Hoheitszeichen, sie sind in Zivil und sie benehmen sich, als wären sie die Halbgötter der Welt. Und diese US-Grenzbeamten können darüber entscheiden, ob jemand in die USA einreisen darf oder nicht. Selbst wenn er ein gültiges Visum hat, wenn er gültige Papiere hat, gültige Ausweise, wenn seine Flugticket in Ordnung ist und wenn alles in Ordnung ist, können die im letzten Moment sagen, du kommst nicht mit. Sie brauchen das nicht zu begründen, sie brauchen das nicht schriftlich einzureichen, sie brauchen nichts. Und genau über diese Sache ist ein großer Streit in Deutschland ausgebrochen, ob die US-Polizei befugt ist, in Deutschland Hoheitsrechte an sich zu reißen. Als Besatzungsmacht haben sie das natürlich immer getan, aber ob sie das jetzt noch dürfen und sollen. Das ist natürlich eine kafkaeske Situation, oder? Na, nachdem sie schon alle Deutschen, bueno, alle Ausländer abhören, außer Frau Merkel selber, ne, kommt sie auf solche Kleinigkeiten auch nicht mehr an. Ist denn bekannt geworden, ob die, wenn sie dich dann nicht einreisen lassen, ob sie dann die Kosten für einen Rückflug übernehmen? Oder das ist nicht bekannt geworden, das geht aus diesem Artikel nicht hervor, aber da kann man von ausgehen, dass sie keinen Pfennig zurückerstatten, weil das Ganze läuft unter Terrorismusabwehr. Da wurde zum Beispiel ein Herr, der hatte zwei Pässe, eine doppelte Staatsangehörigkeit, der hatte einen ägyptischen und einen Schweizer Pass, der hatte wohl den Fehler begangen, dass er das Ticket mit dem einen und eine Hotelrechnung mit dem anderen Pass bezahlt hat, beziehungsweise die Passnummer angegeben hat und schon, flutsch, durfte er nicht mitfliegen, war er draußen. Au revoir, auf Wiedersehen. Goodbye. Gut, dass unsere Welt kafkaesk ist, wissen wir, dass wir in einer Welt leben, in der eine anonyme, totalitäre Macht uns überwacht und bedroht. Das wissen wir mittlerweile auch. Wie weit die gehen werden, das merkt man erst, wenn man selbst einmal betroffen ist und wirklich nicht mehr weiß, wie alles zustande kommt. Und man selber muss natürlich beweisen, dass man unschuldig ist. Die anonyme Institution erhebt eine geheime Anklage und wir selber müssen dann beweisen, dass diese geheime Anklage, zu deren Akten wir für uns niemals Zugang verschaffen können, ja, falsch ist, unbegründet, unberechtigt, gelogen. Das ist die moderne kafkaeske Welt. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión. 23 años. Den Bock zum Gärtner machen ist ja ein wirklich bekanntes Sprichwort bzw. eine geläufige Redewendung. Aber dass diese Redewendung in der höchsten Politik jeden Tag sich bewahrheitet, das erstaunt einen doch immer wieder. Es geht um Ölgeschäfte, Bankenlobbyismus und Kungelei mit den Amerikanern. Es geht um drei Kandidaten für den Ministerrat, EU-Kommissare, die wollen an die Fleischtöpfe und sind ganz klar als Lobbyisten erkannt und ausgemacht. Und im Moment ist die Frage, wird es den ehrlichen Parlamentariern, die gibt es ja wohl auch noch, gelingen, diese Leute daran zu hindern, ungestraft ihre verschwörerische Lobbyarbeit direkt aus der Machtzentrale in Brüssel aus auszuführen. Ich stelle diese Herrschaften mal vor. Da ist zuerst einmal ein gewisser Miguel Arias Cañete, designierter Energiekommissar aus Spanien. Dann haben wir es zu tun mit einem gewissen Jonathan Hill, der ist britischer Kandidat für das Ressort Finanzmärkte, sowie eine Dame, die Schwedin Cecilia Malmström, die soll für das Handelsressort vorgesehen werden. Gucken wir uns mal an, wie viel Dreck die am Stecken haben. Ich meine mit Dreck am Stecken eben, dass sie ihre privaten Geschäftsinteressen und ihre Lobbyinteressen nicht von ihrer politischen Funktion trennen können. Im Gegenteil, mit Hurra werden die von ihren Firmen in die Machtzentrale geschickt, um da im Sinne ihrer Klicken die Macht auszuüben. Die Reform des Datenschutzes zum Beispiel. Da zeigte sich die Schwedin Malmström in der Vergangenheit empfänglich für amerikanische Einwände. Das geht aus verschiedenen Quellen hervor, unter anderem aus einer E-Mail aus dem US-Handelsministerium vom 13. Januar 2012. Darin heißt es, Malmström und die EU-Generaldirektion Inneres haben ähnliche Bedenken wie wir. Verbraucherschützer sind alarmiert. Wir brauchen Garantien, dass EU-Vertreter wirksam und nachdrücklich die Interessen ihrer Bürger verteidigen. Das sagte Frau Regan MacDonald von der Organisation Access. Insider aus der EU-Kommission bestätigen Malmströms Nähe zu den Amerikanern. Die Schwedin habe alles versucht, die Datenschutzreform zu verzögern und abzuschwächen. Das sagt jemand, der damals an den Verhandlungen der EU-Kommission beteiligt war. Das heißt, eine Amerika-Agentin, die den Datenschutz in Europa im Sinne des US-Regimes verändern will, die wird beauftragt, in Brüssel als Kommissarin Platz zu nehmen. Der andere Fall ist ein gewisser Jonathan Hill, ebenfalls Kommissarskandidat, der das neu geschaffene Ressort, Achtung, für Finanzmarktregulierung und die Bankenunionen bekommen soll. 2006 verkaufte dieser Lord of Orreford seine Lobbyfirma Quilla, die etwa die britische Großbank HSBC vertritt, an den Multi Huntsworths. An dem hält Hill heute Anteile. Huntsworth, so heißt das andere Riesenteil, die Krake, vertritt mit seinen Tochterfirmen ein breites Portfolio an Kunden aus dem Hochfinanzsektor, darunter die London Stock Exchange, die gegen strengere EU-Finanzmarktgesetze kämpft. Zum Beispiel der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber kritisiert: Wir können niemanden in diesem Amt gebrauchen, der einfach nur die Interessen der City of London vertritt und der für die so wichtige Europäische Bankenunion zuständig sein soll, obwohl, Achtung, sein eigenes Land dabei nicht einmal mitmachen will. Das ist, als würde man einen Minister von Putin in die NATO schicken und der soll dann entscheiden, welche Sanktionen man gegen Russland verhängen soll. Ungefähr. Jetzt haben Sie ein Bild, meine Damen und Herren. Kommen wir zu unserem Musterkandidaten hier, diesen Kanjete. Der ist als notorischer Sexist auch bekannt. Seine abschätzigen, geringschätzigen und Herrenklo-witzelnden Bemerkungen über Frauen, die sind hier wirklich sprichwörtlich geworden. Auch dieser Kandidat, Miguel Arias Cañete, wird jede Menge Ärger im Europäischen Parlament bekommen. Der bisherige spanische Landwirtschafts- und Umweltminister verknüpfte virtuos die geschäftlichen Interessen seiner Clique, seiner Familie, mit der Politik. Cañete ist seit vielen Jahren Mitbesitzer zweier Ölfirmen und soll nun, Achtung, in der Juncker-Kommission ausgerechnet für Energie- und Klimaschutz zuständig werden. Da lachen wirklich die Hühner. Zwar verkaufte der Spanier Mitte September seine Unternehmensbeteiligungen und jetzt, um den leisesten Verdacht eines potenziellen Interessenkonflikts zu vermeiden, haha, sein Schwager nämlich, Miguel Domecq Solis, löste ihn als Vorsitzender der Geschäftsführung beider Firmen ab. Einen größeren Witz kann man sich nicht mehr ausdenken. Er verkauft seine Anteile an seinen Schwager angeblich und das Ganze bleibt weiter in den Händen seiner gefräßigen Clique. Zum Beispiel größter Anteilseigner der beiden Firmen ist jeweils eine niederländische Briefkastenfirma namens Havorat mit knapp 50% der Anteile. Diese gehört, so steht es jedenfalls in den Jahresberichten von 2011 und 2012, Cañetes Schwager, dessen Kinder wiederum und Enkeln, Achtung, Kinder und Enkel sind auch verwickelt. Trotz des Verkaufs seiner Aktien kontrolliert Cañetes Familie also offenbar weiterhin die beiden spanischen Ölfirmen. Das treibt Umweltschutzverbände wie Friends of the Earth auf die Barrikaden. Wie kann jemand mit so engen Verbindungen zur Ölindustrie die EU künftig bei Klimaschutzverhandlungen glaubwürdig vertreten? Das fragt zum Beispiel die Geschäftsführerin Magda Stokiewicz. Ja, also wie du schon gesagt hast, ne, den Bock zum Gärtner machen. Die Sunday Times zu diesem Thema, die bezeichnet ihn zum Beispiel als Petrolhead, als Spitzname. Ne? Und also diese ganze Geschichte passiert jetzt, nachdem vor einer Woche oder 10 Tagen oder so, es ja in New York eine weltweit eine Demonstration gab, zu der weltweit aufgerufen wurde, wo Hunderttausende von Leuten auf der Straße waren gegen den Klimawandel, ne? Und für saubere Energien und so haben die demonstriert. Und hier bei uns geht es so zu, dass dieser Petrolhead also jetzt vorgeschlagen wird als Kommissar für Klimafragen. Und also, wie gesagt, sein Schwager, sein Sohn kontrollieren die Sache weiter. Übrigens, er war ja früher auch Agrarminister hier, ne? Und war also einer der Verantwortlichen dafür, dass jetzt die Bohrungen durchgeführt werden, da nach Petroleum auf den Kanarischen Inseln. Und jetzt zu dieser Kandidatur für Europakommissar war ja eine Anhörung vor ein paar Tagen, ja, wo also die Abgeordneten ihre kritischen Fragen stellen könnte. Und also die Sache ist noch nicht über die Bühne, ne? Der hat also offenbar so einen schlechten Eindruck gemacht, dass die jetzt ernsthaft überlegen, ob das wirklich geht, so eine Type da hinzusetzen und zu ernennen. Mal sehen, wie das weitergeht. Ja, und ihn auch so nah ranzulassen an die direkten Schaltstellen und an die Fleischtöpfe und an alles, was an Regulierungen und an Politik auf diesem Sektor gemacht wird. Er wäre dann der entscheidende Typ, über dessen Schreibtisch alles läuft, und der kann seine Lobbyfreunde direkt von allem unterrichten, sie warnen bzw. sie schützen und ihnen alles herrichten. Das ist eine Riesensauerei. Also in einer größeren Öffentlichkeit hier in Spanien ist der Typ überhaupt erst bekannt geworden zu den Europawahlen hier, wo er eben Kandidat war, der PP, dieser rechtskonservativen Regierung, für diese Europawahlen. Und daher kommt auch, also nicht nur daher kommt sein Ruf als Frauenfeind und Machist. Da gab es nämlich eine Fernsehdebatte zwischen ihm und der Kandidatin der Sozialistischen Partei, und wo er auch schlecht ausgesehen hat oder viel schlechter als die andere. Und danach, dann befragt zu diesem Fernsehinterview, hat er dann, ich weiß es nicht mehr wörtlich, aber sowas Ähnliches gesagt wie, ja, wenn man dran denkt, dass sein Gegenüber eine Frau war, das ist natürlich besonders schwierig, wenn er dann zu intelligent oder zu intellektuell antwortet, wird er gleich als Frauenfeind verschrien, weil eine Frau dann natürlich nicht mitkommen würde. Irgendwie sowas Ähnliches. Ja, er hat sich ihr als überlegen im Nachhinein. Er hat praktisch die Debatte absolut verloren, weil er eben rhetorisch ungeschickt ist und auch ein ziemlich dummer, plumper Mensch, und hat das dann so hingestellt, eben aus seiner dummen Plumpheit heraus, als wäre er ihr intellektuell überlegen, hätte das aber nicht zeigen wollen, um sie als Frau nicht schlecht aussehen zu lassen. Also das ist wirklich, da kann man nur sagen, das kann sich der Geist eines Psychopathen ausdenken oder eines 12-Jährigen, aber sowas schicken wir nach Brüssel, so einen frauenfeindlichen, lobbyistischen, raffgierigen Abschaum schicken wir nach Brüssel. Das tut weh. Zum Glück gibt es ja nicht nur Männer als Frauenfeinde, sondern auch Frauen. Ne? Da kam gestern die Nachricht, eine gewisse Monika de Urriol, das ist die Vorsitzende vom Unternehmerzirkel in Madrid, die hat sich also eindeutig dafür ausgesprochen, dass sie persönlich als Unternehmerin, hat sie gesagt, also für mich ist klar, ich werde keine Frau einstellen, die entweder unter 25 oder, beziehungsweise ich stelle nur Frauen ein, die unter 25 Jahre alt sind und mehr als 45. Weil wenn die dann schwanger werden, dann haben wir ein Problem. Ne? Sagt diese dumme Sau. Und zwar vor welchem Publikum? Also nicht etwa vor spanischen Unternehmern, sondern bei der Vollversammlung von einer Organisation, die heißt CEAL. Das ist der Unternehmerkreis von ganz Lateinamerika. Also alle diese wichtigen lateinamerikanischen Unternehmer, und die waren da und denen erzählte das. Also ich kann mir natürlich denken, dieser Gedanke ist da auf fruchtbaren Boden gefallen bei denen. Wie ein Schrapnell. Diese Frau kann man wirklich als Schrapnell bezeichnen. Und dann hat sie noch so Blüten von sich gegeben wie, also wenn du schon irgendwo Managerin oder Leiterin werden willst, ja, das hat eben seinen Preis, diese Entscheidung. Ne? Entweder heiratest du einen Beamten oder du hast einen Ehemann, der sich freut, wenn er die Kinder um sich hat. Ne? Und dann gab es natürlich schon einige Proteste, sogar innerhalb von ihrer eigenen Partei. Und dann hat sie also so versucht, sich zu rechtfertigen. Wie immer heißt es dann, ja, ich wurde missverstanden und so. Und dann hat sie ein Video irgendwie auf die Website von diesem Kreis der Unternehmer gestellt. Aber hat sich dann rausgestellt, das war nicht das gesamte Video, sondern Ausschnitte davon. Da kann man sich ja leicht vorstellen, welche Passagen unter den Tisch gefallen sind. Ja, das zum Thema Frauenfeindlichkeit. Jo, moin moin, mein Name ist Bammel aus Hamburg, St. Pauli. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, egal wo ihr seid, egal wo ihr mich hört, ob der Welt, ich kann auch mit dem Plattdütsch schnacken. Grüße aus Barcelona nach Hamburg und in die ganze Welt. Der 9. November ist in der Geschichte Deutschlands ein sehr historisches Datum natürlich. Ein unheilschwangeres Datum einerseits und dann ein Hoffnungsdatum andererseits. Denken wir an die Reichskristallnacht, dieses unsägliche historische Datum, das den Auftakt eigentlich zum Holocaust bildete. Denken wir an den 9. November der Maueröffnung. 1989. Reichskristallnacht übrigens, die war 1939 oder 38, wenn ich mich nicht irre. Und nun hat Mahatma Gandhi, der katalanische Gandhi, hat den 9. November für die Katalanen ausgerufen. Entscheidung am 9. November. Die Parole lautet Ara es Lora. Ara es Lora ist der Slogan der Separatisten hier in Katalonien und heißt ungefähr so viel wie: Die Stunde ist gekommen, jetzt ist die Stunde da, die Zeit ist reif. Man kann das ungefähr in diese Richtung übersetzen. Da gibt es massenhaft T-Shirts und die Leute sind natürlich aus dem Häuschen. Sie scharren mit den Hufen und warten darauf, dass der große Meister das Zeichen gibt. Es gab hier einen Versuch, ein Zeltlager zu errichten auf der Plaza Catalunya, so ungefähr wie in der Ukraine am Maidan oder wie in Kairo auf dem Platz. Aber das waren, glaube ich, gestern Nacht nur ungefähr 150 Leute, die dann auch ganz schnell geräumt wurden, soweit ich weiß. Ja, also deutlich, deutlich weniger als in Hongkong jetzt diese Tage, ne? Diese Zeltstadt in der Ukraine, die da auf dem Maidanplatz war, die wurde ja von den USA mit Millionen Dollars finanziert. Das ist bekannt, das weiß man. Die haben da Zelte eingeflogen, die haben Material besorgt, die haben Suppenküchen hingestellt, Gulaschkanonen, Computeranschlüsse, die konnten freie Medien nutzen und so weiter. Ob Arturo Mas das den jungen Leuten hier zur Verfügung stellt, das bezweifle ich. Aber das sollte sich die Generalitat ein bisschen was kosten lassen, für ihre eigenen Interessen auch das Volk ein bisschen aufzumöbeln und aufzuheitern und da vielleicht auch selber von der Generalitat Zelte hinzustellen und die jungen Leute einzuladen. da aktiv zu werden. Was denkst du? Oma, ich sag das ein bisschen das ironisch. Das machen sie ja ab und zu, da Zelte hinzustellen, und zwar so ganz große. Ne? Und da wird dann zum Beispiel in der Mitte von Plaza Catalunya eine Eislaufbahn installiert. Solche Zelte stellen die da auf. Ne? Und natürlich ein privater Unternehmer, der muss dann natürlich was dafür bezahlen, dass dann er ein Zelt hinstellen darf, aber natürlich zockt der da ordentlich dann ab, wenn dann die Familien ihre Kinder da hinbringen und da ein bisschen Schlittschuh laufen können. Also auch in diesem Punkt Privatisierung von öffentlichem Raum. Ja. Ganz im Gegenteil dazu, wo das ja anfing auf dem Plaza Catalunya vor 3 Jahren, 15 Emme, ne, da war der Platz auch rammelvoll und da haben auch Leute ihre Zelte mitgebracht und die mussten dann natürlich geräumt werden mit relativ wenig Blutvergießen, das stimmt. Nur ein paar verstauchte und verletzte Demonstranten. Und werden die dann geräumt, weil der öffentliche Raum nicht privatisiert werden kann. Ja? deshalb müssen die da weg, ne? Mit brutalsten Polizeieinsätzen. Aber wenn das Rathaus das macht, dann ist ja alles okay. Ja? Was hat die katalanische Separatistenregierung dazu bewogen, den 9. November zu nehmen? Wie wir letzte Woche auch sehr breit kommentiert haben, als unser Freund Bammel hier war, den ich von hier aus natürlich auch herzlich grüße. Hey Bammel, yo, wie sagt man bei euch? Moin, moin, hau rein oder so? Das sagt man da in Hamburg, ne? Ja, wie wir auch kommentiert hatten, das Referendum ist, zumindest nach der Rechtslage, illegal. Unmittelbar nach Inkrafttreten des vom katalanischen Parlament verabschiedeten Gesetzes über Volksbefragung, das war letzte Woche, hat der katalanische Ministerpräsident Artur Mas am letzten Samstag dann per Dekret für den 9. November die Volksabstimmung über eine Unabhängigkeit Kataloniens einberufen. Dies ist ein historisches Datum, es gibt ein davor und ein danach und so weiter, tönte es aus der Mas'schen Amtsstube. Während auf dem Platz vor dem Regierungspalast hunderte Menschen den weiteren Schritt zur Abtrennung von Spanien feierten. Ich bin da ja auch entlang geschritten und habe mir so meinen Teil dabei gedacht. Die in Madrid regierende Volkspartei von Ministerpräsident Mariano Rajoy, von uns immer gerne und auch zu Recht als neofrankistisch bezeichnet, ist jedoch fest entschlossen, das von den katalanischen Parlamentariern mit einer Mehrheit von 80% verabschiedete Gesetz und das Referendum durch eine Klage vor dem Verfassungsgericht zu Fall zu bringen. Das ist mittlerweile auch schon passiert. Das Verfassungsgericht war am Montag zusammengetreten. Das Verfassungsgericht besteht natürlich aus 95% Katalanen, sagen wir mal separatismusfeindlichen Richtern, die zum Teil ganz klare Parteimitglieder der Regierungspartei sind, und die haben das in einer Rekordzeit von einer Stunde, sowas hat es noch nie gegeben in der Geschichte der spanischen Justiz, innerhalb von einer Stunde haben sie dann das Urteil verkündet und haben das katalanische Referendumsgesetz als illegal erklärt, als nicht verfassungskonform. Und ab diesem Moment, als das verkündet wurde und auch im Boletín Oficial del Estado, also im Staatsbulletin erschien, ist alles, was dieser Mas macht, eigentlich illegal. Frage, wird er verhaftet? Kommt ein Greifkommando? Wird er nach Madrid verbracht? Diese Art von Sprüchen haben wir letzte Woche auch schon losgelassen. Das wird natürlich erstmal nicht geschehen. Aber die Situation ist ernst und da treffen jetzt zwei knallharte, sagen wir mal, Ziegelsteine aufeinander. Der Ziegelstein Mas und der Ziegelstein Rajoy. Und wo es knallt, da dröhnt es hohl, weil Ziegelsteine sind ziemlich hohl, ne? Die haben so Luftlöcher. Ja, also dieser Mas da, der hat sich ja jetzt gestern, also das, wie du gesagt hast, dieses Dekret von der Generalitat, von der Landesregierung hier wird erlassen und Dann der erste Schritt danach war dann, dass er ernannt hat, eine Wahlkommission oder so nennen die das, die jetzt also die ersten Schritte da einleiten soll zu dieser Abstimmung am 9. November. Und das ist jetzt also dann illegal, nachdem das verboten wurde. Gut, was haben sie gemacht? Maas mit seiner Partei, Convergencia, Union und die anderen, die auch noch dafür sind, für die Unabhängigkeit oder mindestens für die Abstimmung, die haben schon gerochen, dass er eigentlich am liebsten ganz leise hinten still rauskriechen würde, sich verabschieden würde und die Sache fallen lässt und dafür dann legale Neuwahlen fürs Parlament durchführt, die dann natürlich im Wahlkampf nur behandeln würden, ja oder nein, dazugehören oder nicht zu Spanien. Und die aber, seine Partner in Anführungszeichen, die mit ihm zusammen Richtung Unabhängigkeit gehen wollen, die haben ihn aber gezwungen, jetzt doch weiter hinzuarbeiten auf diesen 9. November Consulta-Referendum. Also er selber hätte sich sicher gerne davon geschlichen. Aber deshalb werden mindestens im Moment noch keine Wahlen für das Landesparlament nicht vorgezogen. Die sollen sowieso nächstes Jahr stattfinden. Sieht aber alles schon nach Wahlkampf aus, wenn man jetzt die Zeitungen durchblättert, zumindest die, die hier in Barcelona erscheinen, das ist La Vanguardia und El Periódico, da gibt es schon Wahlanzeigen von dem linken Bündnis, das die Parteien der Unabhängigkeit unterstützt. Und was mir auffällt ist, da gibt es sehr, sehr viele linke Forderungen. Zum Beispiel hat diese Woche das katalanische Parlament ein Antidiskriminierungsgesetz von Homosexuellen und Transsexuellen verabschiedet. Und dieses Gesetz ist hier in Katalonien gültig und dieses Gesetz schützt eigentlich oder soll homosexuelle Paare, die auf der Straße angegriffen werden, vor Aggression und Diskriminierung schützen und dreht praktisch die Beweislage um. Jetzt muss eben der Aggressor, der als Aggressor angezeigt wird, muss beweisen, dass er das nicht gemacht hat. Vorher war es umgekehrt. Vorher mussten die Schwulen, die angegriffen wurden auf der Straße oder beschimpft, mussten beweisen, dass die anderen das gemacht haben. Das ist natürlich gut, sowas. Ne? Vor allem wäre das die einzige Autonomie in ganz Spanien, die so ein Gesetz erlässt. Aber natürlich glaube ich nicht, dass man sagen kann, das sind Linke, ein Beispiel für linke Forderungen, das ist einfach eine vernünftige Forderung, ja. Aber was link, es gibt auch andere Forderungen von denen oder Maßnahmen, die durchführen wollen oder würden, und besonders erklärbar dadurch, dass eben da die KUP mit dabei sind und die auch diese, wie heißen die hier, ICUV, also so eine Art Linke hier, die bringen da ab und zu schon was unter dann in dieser Liste. Jetzt die anderen, der große, starke Partner, die heißen zwar ERG, republikanische Linke, aber von links keine dass Spur. Die links sein sollen, das kann man also wirklich nicht sagen. Also ich finde es schon schlimm genug, dass sich die anderen mit denen eingelassen haben. Befriedigt also über die Unterzeichnung des Dekrets zeigte sich das linke Wahlbündnis KUP. Man muss die kurz umreißen. Das sind wirklich tolle junge Leute, die ich sehr bewundere. Die rennen an gegen das Establishment. Die machen allerlei linke Projekte, die fordern das Richtige, sind aber auch radikal separatistisch. Und deren Abgeordnete, das ist ein Herr Kim Arufat und ein Herr David Fernandez, die haben also an der von Mas einberufenen Zeremonie teilgenommen. Fernandes erklärte anschließend gegenüber dem katalanischen Fernsehsender TV3, dass nun die Weichen gestellt seien und alles in der Hand der Bevölkerung liege. Artur Mas richtete sich seinerseits mit einer in drei Sprachen gehaltenen Ansprache sowohl an die katalanische als auch an die spanische Bevölkerung sowie an die internationale Gemeinschaft und hob die Legitimität des Gesetzes und der Befragung als ein demokratisches Verfahren hervor und so weiter und so weiter. Der Regierung in Madrid bot er erneut Verhandlungen an. In einem Interview mit TV3 erklärte er zudem, er sei bereit, persönlich und politisch alle Risiken auf sich zu nehmen, um diesen Prozess zu Ende zu führen. Das Gesetz sei juristisch und formal legitim und so weiter. Sollte es jedoch vom Verfassungsgericht annulliert werden, was passiert ist, müssten neue Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Eine, wenn auch schlechte Alternative, seien plebiszitäre Neuwahlen. Du hast das gerade erwähnt. Und da läuft alles im Moment drauf hin. Bei einer solchen würden das Parlament aufgelöst und die Katalanen zur Entscheidung über ihre Abgeordneten nochmal an die Ohren gerufen. Die antretenden Parteien sollten sich dann für oder gegen die Unabhängigkeit positionieren. Ob das nun wieder legitim ist, eine Wahl nur mit einem Programmpunkt auszurufen, ist wieder etwas anderes. Wenn die Befürworter der Eigenständigkeit die Mehrheit gewinnen, worauf alle Umfragen hindeuten, würde das Parlament dann eigenständig die Abspaltung von Spanien erklären. Dafür müsse die Einheit gestärkt werden, bekräftigte Mas seinen Aufruf an die republikanische Linke, ERC, in sein Kabinett einzutreten. Dazu müssen wir sagen, die haben das bis jetzt nicht gemacht. Die haben die Vorteile der Macht zum Teil mitgenossen, haben aber die Nachteile der Macht nicht in Kauf nehmen wollen. Das heißt, Verantwortung übernehmen, Machtverschleiß. Sie haben immer nur für das, wo sie dachten, da kriegen sie auch was für, den Entscheidungen der rechten Partei CiU zugestimmt. Eigentlich eine ziemlich, meiner Meinung nach, feige Art, Politik zu machen, wo man sich ständig versteckt und nur hier und da mal was ausklüngelt hinter den Kulissen und dann im Parlament mit abstimmt. Eine, würde ich sagen, feige, hinterfotzige Art, Politik zu machen, aber vielleicht ist das charakteristisch für gewisse Kreise hier in Katalonien. Ja, ja. Also umgekehrt, wo die CiU, also schon vor Jahren war das so, die hatten die Mehrheit im Parlament, aber manchmal haben sie eben auch die PP gebraucht bei Abstimmungen, die also hier diese PP überhaupt nichts zählt, nicht wichtig ist. Die haben etwas über, weiß nicht, zwischen 5% und 10% und natürlich wenige Abgeordnete. Aber wenn sie gebraucht hatten, hatten die trotz aller Differenzen keinerlei Problem, zusammen abzustimmen. Und umgekehrt ist es auch so, ne? Wenn in Madrid, also jetzt nicht mehr, aber weil sie jetzt inzwischen absolute Mehrheit haben, wenn die mal wieder die Katalanen, also diese rechtskonservative Partei von hier, die CiU, gebraucht haben, dann haben sie in aller Seelenruhe mit denen zusammen abgestellt. Also das ist gang und gäbe hier in diesen Kreisen. Gut, kurz eine Zukunftsperspektive, wie es weitergehen wird. Die katalanische Regierung hat also bereits eine gewaltige Kampagne unter dem Motto »Du entscheidest« in die Wege geleitet. Mit einer Infrastruktur von 800 Wahllokalen und einem Budget von 7, später hieß es 9 Millionen Euro, sollen die logistischen Voraussetzungen zur Abhaltung des Volksentscheides geschaffen werden. Ernst wird es, wie die Tageszeitung El Punt Avui am vergangenen Sonntag berichtete, bereits ab dem 20. Oktober. Dann können im Ausland lebende Katalanen und am 9. November eingebundene Wahlhelfer sowie Menschen mit Körperbehinderung bereits vorgezogen ihre Stimme abgeben. Wahlberechtigt, Werner, sind alle Katalanen ab 16 Jahren und auch alle seit einem Jahr in Katalonien lebende und angemeldete Ausländer. Das sind wir natürlich auch. Wir können dann bei diesem ganzen Blödsinn mitmachen, wenn wir Lust haben. Oh, wie schön, ich darf wählen. Ja, also gut, ich halte natürlich nichts von dieser ganzen nationalistischen Scheiße hier, aber man muss natürlich sagen, die anderen, die aus Madrid, diese PP, die sind also auch dermaßen dumm und arrogant und frech, dass du manchmal wirklich Lust hast, da dich von denen auch räumlich oder zu trennen. Ja. Also diese Versuchung existiert. Ja. Am Dienstagabend war in Granollers vor dem Rathaus eine große Demo. Da waren überall die Demos von den ganzen Rathäusern in ganz Katalonien. Und drei Schüler von mir, zwei Schülerinnen und ein junger Mann, die kamen zum Unterricht und erzählten mir freudestrahlend, sie waren gerade im Regen vor dem Rathaus und haben da mit ihren gelben T-Shirts für die Abspaltung Kataloniens von Spanien protestiert, beziehungsweise haben das gefordert. Und dann haben sie mich gefragt, und du, was wirst du denn machen? Du kannst ja wählen. Was wirst du wählen? Und dann habe ich gesagt, 50-50, ihr müsst mich überzeugen. Und dann haben wir eine halbe Stunde Unterricht gemacht mit Weilsätzen. Du solltest für die Abspaltung Kataloniens stimmen, weil. Und dann mussten sie immer Weilsätze machen mit dem Verb ganz am Schluss und dem Subjekt nach der Konjunktion weil. Und dann haben sie mir da alles Mögliche aufgezählt. Und einer meinte, das war sehr lustig, weil meine Oma das seit 92 Jahren so will. Wir dürfen nicht vergessen, und das ist, was bei manchen Deutschen, ich höre das, wenn ich mit deutschen Bekannten und Freunden so diskutiere, überhaupt nicht rüberkommt, ist eben eine Dimension dieser ganzen Sache, die man gerne vergisst, dass die Leute aus Angst, aus Hass und aus Wut auf Madrid zum Separatismus rennen. Ich würde sogar sagen, das ist vielleicht sogar die Mehrheit der Leute, die wegen diesen neofrankistischen, arroganten Gutsbesitzer-Herren Typen, die da in Madrid herrschen und die Leute hier wirklich auch verächtlich behandeln, gegen diese Leute wehren die sich. Und ein großer Teil dieses Katalanismus und dieses Separatismus speist sich aus dieser Quelle, aus der Quelle der Wut gegen die Zentralgewalt in Madrid, die wirklich seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten die Leute hier triezt und wirklich absolut schlecht behandelt. Ich meine, das kann man natürlich nur alles unterschreiben und unterstützen. Das Problem ist, dass sie nicht den gleichen Hass aufbringen gegenüber ihrer eigenen herrschenden Klasse hier in Katalonien, ja, die genauso korrupt sind wie die in Madrid. Aber denen begegnet man dann nachsichtiger. Das ist die Familie, weißt du? Ja, ja, genau. Ich habe gestern ein Bild gesehen von dem David Fernandez von CUP mit dem Arturo Mas und diesem ERG-Typen und da habe ich mir gedacht, die sind wie eine Familie. Das ist der rebellische Jugendliche, der darf jetzt mit zum Essen kommen. Der kriegt auch was spendiert. Vielleicht spendieren sie im Clublokal. Und genau, unten, so unten, die, diese weißt du? Linken da, wie CUP oder von mir auch, auch viele von ICUV, von dieser Vereinigten Linken, die sagen das auch explizit. Natürlich, das stimmt, die von hier, das sind auch korrupt und sind auch Hijos de puta, aber so wie Kissinger damals gesagt hat, Kissinger war das, ne? Hijos de puta, sie, aber unsere. Ja, gut, aber was haben wir denn damit gewonnen? Das ist ein Dreckschwein, aber es ist unser Dreckschwein. So, und so sieht's aus, meine Damen und Herren. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Sie hören Niemandsland. Es ist Samstag, ein wunderschöner Tag im Zentrum von Barcelona. Gefühlte 24 Grad mittlerweile. Herrliches Lüftchen, nicht zu heiß, nicht zu kühl. Alles toll hier. 91,4 FM, Contrabanda, Samstag, 4. Oktober. Okay. Hör zu, ich mach mal so. Sim, Simi, was geht ab? Ich sag, Maximi, bist du am Start? Yeah. Sim, Simi, Lian. Oi, oi. Maximi, Lian. Ey, ey. Don Philipp bringt den Beat. Und DJ Frico mit den Cuts. Also was, Junge, was? Sag, Maximi, Lian. Oi, oi. Und Sim, Simi, Lian. Oi, oi. Also was, Junge, was? Ich sag, I'm Swoosh bis 0711. MCs kommen mit miese Skills. Beats poison wie Fliegenpilz. Mal sehen, was du von diesem hältst. Mit dem Boom meines Minenfelds. Langsam. zusammen, aber wo wir da, wir rennen niemals der Mode nach. Yeah. Hier wird's den anderen vorgemacht. Yo, für die Kids da draußen, die mit dem Shit down sind, zu den Beats pounce, bis sie taub sind wie P-Townsend. Das ist kein Sound für VIP-Lounge. Gubsnasen oder Brillenfresser. Die sie ist dicker wie Nana. Muskuris Brillengläser macht dich willenloser wie Bildleser. Also chill oh besser. Oh nein, das Leben ist kein Witz, aber mir vergeht das Lachen nicht so. Verkaufen die Platten sich aufwendig, wenn ich jetzt alles so fett gebankt, wie es mir schmeckt. Auch wenn es ein Rezept für die Massen gibt, ob es Schmoven oder Ruffen Beat, noch geschickter als ein Taschendieb. Ando Puffin Weed, ich inhaliere, nimm Papier, inner vier, immer mehr, morgen bist du keuch, mal bitte mir. Ey, was will dieser Spinner hier? Digga, ich will Rap präsentieren, außerdem kam mir zu Ohren, es gibt hübsche Frauen und gutes Essen hier. Es ist nicht, dass die in den Charts waren, es ist ihr Karma, nämlich nada, weder Fisch noch Fleisch wie Veganer. Ich kick Size von hier bis Ghana, Junge. Mein Scheiß ist völlig wie das Haar des weißen Gürtels oh. Valderrama. Maximilian, why I? Maximilian, ey. Don Philippe bringt den Beat. Afro. Und DJ Fricko mit den Cuts. Also was, Junge, was? Maximilian, why I? Maximilian, why I? Don Philippe bringt den Beat. Und DJ Fricko mit den Cuts. Also was, Junge, was? Okay. Sam Simili. Max. Das war 99, Alter. It's a long time ago. Yo, lass mal ein bisschen vorspulen, oder? Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda. El 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 4. Oktober 2014. Willkommen zu unseren gemischten Katastrophen und kommentierten Meldungen. Die erste Meldung kommt aus Berlin. 1500 Menschen demonstrierten als United Neighbors, als vereinigte Nachbarn, gegen Abschiebung und Diskriminierung von Flüchtlingen sowie gegen Zerstörung von Wohnraum. Es war eine gemeinsame Aktion von Flüchtlingsorganisationen und Initiativen, die gegen Zwangsräumungen kämpfen. Rund 1500 Menschen gingen nach Angaben der Veranstalter am vergangenen Samstagnachmittag in Berlin unter dem Motto United Neighbors, Bleiberecht und Wohnraum für alle auf die Straße. Zu den Aufrufenden gehörte die Gruppe Refugee Strike Berlin, das Bündnis Zwangsräumung verhindern und weitere antirassistische sowie stadtpolitische Gruppen und Einzelpersonen. Anlässe der Demonstration waren unter anderem der Wortbruch des Berliner Senats in Bezug auf die versprochenen Einzelfallprüfungen für die ehemaligen Besetzer des Oranienplatzes und die Zwangsräumung und Zerstörung des Hüttendorfes auf der sogenannten Kufri-Brache vor einer Woche, wo unter anderem viele Sinti und Roma lebten. Während der Auftaktkundgebung nahe der besetzten ehemaligen Schule in der Olauer Straße im Stadtteil Kreuzberg wurde in einem Redebeitrag deutlich gemacht, dass sich die Bewohner des Gebäudes klar gegen die Pläne des Bezirks aussprechen, der das Haus entgegen früherer Absprachen räumen lassen will. Derzeit halten sich noch rund 45 Flüchtlinge in der Schule auf, die seit der teilweisen Räumung im Juni rund um die Uhr bewacht wird. Die Verwaltung von Friedrichshain-Kreuzberg will die frühere Gerhard-Hauptmann-Schule zu einem Flüchtlingszentrum mit 120 Plätzen mit therapeutischer und juristischer Beratung umbauen. Dafür müssten die verbliebenen Besetzer ausziehen, hatte Baustadtrat Hans Panoff von den Grünen am Mittwoch auf einer Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung erklärt, die aufgrund von Flüchtlingsprotesten anschließend abgebrochen werden musste. An der Kuvri-Brache berichtete eine ehemalige Bewohnerin während der Demonstration von Polizeischikanen. Das Gelände sei unsere Lücke im System gewesen. Hier hätten auch Leute mit wenig Geld und ohne deutschen Pass in der Stadt überleben können. Zugleich würden Menschen eingeschüchtert und kriminalisiert, die sich gegen Mietsteigerung und Zwangsräumungen wehren. Nach Angaben eines Sprechers von Zwangsräumung verhindern, werden in der deutschen Hauptstadt täglich Dutzende Menschen aus ihren Wohnungen vertrieben. Dabei reichen die Mittel von Großeinsätzen der Polizei bis hin zu Zwangspsychiatrisierungen. Auf der Abschlusskundgebung am Oranienplatz äußerten sich einige der ehemaligen Besetzer des Areals empört über den Wortbruch des Senats gegenüber den Flüchtlingsaktivisten. Seit dem vergangenen Donnerstag würden nun auch die Geflüchteten in der Unterkunft am Kaiserdamm im Stadtteil Charlottenburg aufgefordert, diese und das Land Berlin zu verlassen. Dies bedeutet erneut Obdachlosigkeit, soziale Ausgrenzung und in vielen Fällen die Abschiebung. Das Bündnis United Neighbors erklärte am Sonntag, mit der Demo habe man ein weiteres Zeichen gesetzt, dass die Kämpfe für Bewegungsfreiheit und gegen Lagerunterbringung und die Kämpfe um Wohnraum und gegen Verdrängung zusammengehören. Verschiedene Akteure seien gemeinsam gegen eine Stadt der Repression, der kapitalistischen Konkurrenz und des Rassismus und für eine Stadt der Menschlichkeit und Solidarität auf die Straße gegangen. Unterdessen harren rund 20 Flüchtlinge weiter im DGB-Haus in der Berliner Keithstraße aus. Sie waren am Donnerstag in das Gebäude gekommen und hatten Beratung und Unterstützung vom Gewerkschaftsdachverband gefordert. Am Freitag hatten sie ihr Anliegen auf einer Pressekonferenz formuliert und ein Verlassen des Hauses abgelehnt. Berlin. Es geht um deutsche Waffen für den Islamischen Staat. Die Bundesrepublik Deutschland liefert wieder Panzer und Maschinengewehre an Katar und Saudi-Arabien, die Förderer der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat. Und Kanzlerin Merkel stimmt schon mal auf den nächsten Kriegseinsatz ein. Man sieht hier in der jungen Welt heute ein spektakuläres Foto. Da sieht man die nordsyrische Stadt Ain al-Arab. Die wird auch Kobani genannt. Am gestrigen Freitag, wie die Bomben des Islamischen Staates in die Wohnhäuser einschlagen. Die Stadt steht unter Beschuss des Islamischen Staates. Deutschland befeuert die Konflikte im Nahen Osten mit Waffenlieferungen und willigen Kämpfern. Während die Weltöffentlichkeit dieser Tage mit Sorge auf das Vorrücken der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat, IS, auf die nordsyrische Stadt Ain al-Arab, kurdisch Kobani, blickt, die kurdische Kämpfer tapfer verteidigen, wird bekannt, dass die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel weitere Rüstungsexporte unter anderem nach Saudi-Arabien und Katar genehmigt hat. Also, ausgerechnet an jene Länder, die den Islamischen Staat fördern. Der geheimtagende Bundessicherheitsrat habe unter anderem die Ausfuhr von 13 Radpanzern des Typs Dingo und 32 Spähpanzern des Typs Fennec an das Emirat Katar gebilligt. Das teilte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel den Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses im Bundestag laut einem Bericht von Reuters am Donnerstag mit. Die IS-freundlichen Scheichs in Saudi-Arabien erhalten einen Pionierpanzer des Typs Wisen II und 6 Waffenstationen, die über Fernbedienung gesteuert werden. Auch Jordanien, wo der US-Geheimdienst CIA Aufständische für den Kampf gegen Syriens Präsident Bashar al-Assad trainiert, zählt zu den Empfängern neuer Waffenexporte aus der BRD. Gut 1000 Gewehre, knapp 50 Maschinenpistolen sowie 100.000 Patronen Munition für Maschinenpistolen. Ferner können deutsche Waffenschmieden Kriegsgerät verkaufen nach Kuwait, Granatwerfer, Oman, Maschinenpistolen und die Vereinigten Arabischen Emirate, Mörsergranatzünder, Maschinenpistolen, Munition sowie Algerien, Allradlaster und Funkgeräte. Wie das ARD-Magazin Monitor am Donnerstagabend berichtete, förderten deutsche Behörden darüber hinaus jahrelang die Fahrten von Anti-Assad-Kämpfern ins Kriegsgebiet. Nach Darstellung des Bayerischen Landeskriminalamtes, LKA, wurde die Ausreise radikaler Islamisten gebilligt und sogar unterstützt. Grundgedanke war der Schutz unserer Bevölkerung, wie der Leiter der Landeskriminalamtsabteilung Polizeilicher Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung Ludwig Schierkhofer gegenüber Monitor sagte. Von der Praxis des Terrorexports frei nach dem Motto »Lieber Araber töten als Deutsche« sind die Behörden nach eigenen Angaben inzwischen abgerückt. Mutmaßlichen Dschihad-Touristen sollen Pass und Personalausweis entzogen werden. So viel Zynismus auf einmal hat man lange nicht mehr erlebt, meine Damen und Herren. Bundeskanzlerin Merkel mimte derweil beim großen Einheitsfest in Hannover am gestrigen Freitag, da war nämlich Nationalfeiertag in Deutschland, der 3. Oktober, die Antiterrorkämpferinnen und stimmte die Bevölkerung auf den nächsten Kriegseinsatz ein. Der Kampf gegen den barbarischen Vormarsch der IS sei eine Herausforderung für die ganze Welt, das sagt die Merkel. Nicht allein die USA oder arabische Staaten der Region seien hier gefordert, so Merkel, nein, wir alle, denen der Satz, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, etwas bedeutet. Sollte sie mal bei der Zwangsräumung in Berlin geltend machen, diesen Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Nun ja, schon jetzt sitzt Deutschland in der Bündnisfalle. Das Parlament im NATO-Mitgliedstaat Türkei hat am Donnerstag die Regierung in Ankara ermächtigt, eigene Truppen in Syrien und im Irak einzusetzen. Wir sehen also, der Konflikt, der Krieg, der Bürgerkrieg internationalisiert sich immer mehr. Und was gibt's da zu holen, was gibt's da abzuschleppen? Öl, Öl, Öl. Jede Menge Ölquellen sind schon unter Kontrolle des Islamischen Staates. Offiziell will die türkische Führung die bedrängten Kurden etwa in Kobani vor dem IS schützen. Tatsächlich fördert Ankara die Dschihadisten im Nachbarland seit Jahren. Die Bundesregierung schaut dabei zu und schweigt. Der Beschluss des türkischen Parlaments richtet sich nicht nur gegen Islamischer Staat, sondern auch gegen die kurdischen Autonomiegebiete in Syrien und gegen Assad. Das warnte am Donnerstag der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Jan van Aken. Zitat: Die Bundeswehr und die deutsche Patriot-Einheiten müssen sofort aus der Türkei abgezogen werden, andernfalls würde Deutschland sich direkt an einer völkerrechtswidrigen Intervention beteiligen. Im NATO-Verteidigungsfall, der bei einer türkischen Bodenoffensive nur eine Frage der Zeit sei, wären deutsche Soldaten mitten in diesem Konflikt und zwar keinesfalls auf der Seite eines zuverlässigen Partners mit hehren Absichten. Ich verlas soeben aus einem Artikel von Herrn Rüdiger Göbel, erschienen heute auf der übrigens sehr interessant und sehr toll neu gestalteten Internetseite der Jungen Welt unter dem Titel Deutsche Waffen für IS, Islamischer Staat. Bitte versuchen Sie mich im Buckingham-Palast zu erreichen und verlangen Sie die Suite Ihrer Majestät. Ich sitze dort auf dem Bett. Ciao. Werfen wir einen Blick auf die weiteren Schlagzeilen von heute. Da gibt es Flüchtlingsprotest. Hätte nicht mit dieser Brutalität gerechnet. Wir hatten gerade eingangs gesagt, diese Bleiberechtsdemo von den United Neighbors in Berlin von letzter Woche hatte ja Folgen. Das Gewerkschaftshaus war besetzt worden. Und heute lesen wir die Meldung: Flüchtlingsprotest. Der DGB ließ Flüchtlinge aus dem Gewerkschaftshaus in Berlin räumen. Dagegen protestieren junge Gewerkschafter. Und zu diesem Thema gibt es übrigens ein Interview mit Ines Schwertner, die ist ebenfalls Mitglied der Gewerkschaft. Brasilien vor der Wahl, um Gottes Willen, Präsidentschaftswahlen in Brasilien, Evangelikale contra Dilma Rousseff. Dann gibt es in Deutschland Aktionstag gegen Hartz IV. Wer keine Arbeit hat, wird ausgegrenzt. Das regionale Bündnis auf Recht bestehen im Rhein-Main-Gebiet hat in Frankfurt am Main das Hauptjobcenter besetzt. Diese Durchsage ist Internationales, wie gerade auch angedeutet, es geht um den Krieg, um die Ölquellen in Syrien und Irak. Das türkische Parlament stimmt für ein militärisches Eingreifen in Syrien und Irak. Ziel eben, Regime-Change in Damaskus und Zerstörung kurdischer Selbstverwaltung in Rojava. Dann sieht man Fotos von Panzern, man sieht Fotos von Bewaffneten, die in Dörfern patrouillieren. Das ist natürlich attraktiv für junge Männer, die gewalttätig sind und die gerne ihre Macht ausüben mit Waffen und Pistolen. Die strömen da zusammen und fangen an, Dorfbewohner zu schikanieren, Mädchen zu vergewaltigen und ihre Macht auszuleben, ihre Machtfantasien mit einer Uniform, ausgerüstet mit modernen Waffen. So sieht es mittlerweile aus in der Welt. Ein hässliches Panorama. Also hier in Spanien gehen die dann lieber zur Polizei, also entweder zur Policía Nacional oder hier in Katalonien zu den Mossos, die jungen Männer, die Lust haben auf Krawall. Und also morgen zum Beispiel jährt sich genau der Tod von Juan Andrés Benítez, ne, der genau morgen vor einem Jahr eben so brutal von der Polizei von 7 oder 8 Beamten zusammengeschlagen wurde, obwohl er schon am Boden lag, immer noch auf ihn eingetreten, dass er am Ende gestorben ist. Und da gibt es dann jetzt seit gestern schon Aktivitäten in der Straße, wo er totgeschlagen wurde, in der Calle Aurora, im Raval, zu seinem Gedenken. Also so ganz weit weg sind wir nicht von diesen Terroristen da. Fischer mit einem einzigen Schuss fünf Pinguine, die sie irrtümlich für argentinische Oberkellen hielten. Thema Kapital und Arbeit. Kiew im Schraubstock, das vermeldet die junge Welt. Westliche Sanktionen sind für Russland unangenehm. Die Ukraine aber wird von dem Wirtschaftskrieg direkt in die Pleite getrieben. Dazu gibt es viele Einzelheiten, Zahlen, Berechnungen in der jungen Welt in einem umfangreichen Artikel von Herrn Rainer Rupp. Werfen wir einen Blick auf die ARD. Da hatten wir gesagt, die Bundeswehr bereitet jetzt einen Drohneneinsatz vor. Drohneneinsätze, die sind eigentlich illegal und verfassungsrechtlich sehr umstritten, die werden jetzt demnächst ja, gefördert, bewilligt und wahrscheinlich leider auch durchgezogen. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Werfen wir einen Blick auf die Internetseite des Spiegels von dieser Woche, beziehungsweise vom heutigen Samstag. Die von dieser Woche habe ich hier als Printausgabe vor mir liegen, hatte ich ja so schön beschrieben. Da ist das Konterfei von Herrn Franz Kafka zu sehen, der Seher. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Ja, der Spiegel kommt. Deutschland verschärft Engagement gegen Islamischen Staat. Da sieht man eine von der Leyen mit ihrem hübschen Blondinengesicht, steht die da neben einem uniformierten Schnauzbartträger. Die ist also in Jordanien eingeflogen worden, die deutsche Kriegsministerin. Die USA baten um Hilfe, nun verspricht die Bundesregierung weitere Unterstützung im Kampf gegen den Islamischen Staat. Unter anderem prüft die Bundeswehr, im Irak ein Ausbildungszentrum für kurdische Kämpfer aufzubauen. Das Modell ist mittlerweile ziemlich klar. Jetzt werden die Kurden bewaffnet, ausgebildet, gehätschelt. Die Kurden sind jetzt die Hätschelkinder, die alles zugeschoben kriegen, damit sie die bösen Islamisten wiederum vernichten. Ich würde sagen, ein glänzendes Geschäft. Der Krieg geht weiter, der Waffenmarkt läuft wie geschmiert, die knallen sich da gegenseitig ab und nachher, wenn sie alle Seiten geschwächt genug sind, dann kommen die großen Länder, besetzen erneut die Ölquellen und dann geht alles weiter wie bisher. So weit ist es gekommen, ne? Die gerade diese Kurden, diese PKK, die waren ja vorgestern noch Terroristen, ne? Sowohl für die USA wie auch für die Europäische Union, und jetzt sind sie plötzlich Alliierte. So spielt eben das Leben, ne? Hin und her. Gut, kommen wir zu anderen Skandalen, zu einem ganz anderen Typ von Katastrophe. Es geht um Lehrerinnen. Zwei Lehrerinnen aus dem US-Bundesstaat Louisiana sollen einen 16-jährigen Schüler zum Gruppensex verführt haben. Nun droht ihnen eine sehr lange Gefängnisstrafe. Ich würde diese beiden Damen belohnen und ihnen den amerikanischen Verdienstorden verleihen. Aber die sollen bestraft werden, die sollen ins Gefängnis. Und zwar, hier heißt es hier, eine sehr lange Gefängnisstrafe. Das ist nicht zu fassen, meine Damen und Herren. Naja, vor ganz wenig Monaten war eine andere Nachricht. Eine Lehrerin, die ein Liebesverhältnis hatte, auch zum 16-Jährigen, glaube ich, aber in völligem Einverständnis. Ne? Die haben sie zu mehreren Jahren Knast verurteilt. Ne? So viel kriegt kein Päderast, der Kleinkinder so vergewaltigt. Das ist unglaublich. Welcher 16-Jährige träumt nicht von einem Sexabenteuer mit seiner Lehrerin? Immer vorausgesetzt, die ist für ihn, er sieht sie als attraktiv an. Wie gesagt, ich würde diese Damen belohnen und wir sollten hier einen Protestbrief starten über Amnesty, Freiheit, Freedom for the female teachers. Dann gibt es das Folkphänomen Susana Silva, Star der Straße. Susana Silva war in ihrer Heimat Portugal ein Castingshow-Star. Dann zog sie nach London, wurde obdachlos. Interessant. Mit ihrem ersten Mini-Album feiert sie jetzt unerwartete Erfolge. Es geht um die Geschichte einer Rettung. Ich kann heute leider keine Audios über den Sender schicken. Unser Computer hat eine sehr, sagen wir mal, angeschlagene Soundkarte. Die produziert eigentlich nur so ein rasselndes, metallisches Geräusch. Und das kann ich euch nicht zumuten, liebe Hörerinnen und Hörer. Nächste Woche hoffen wir, den Schaden repariert zu haben. Ja, liebe Hörer, alles ist Gnade. Kommen wir zum Thema Oktoberfest. Zu Hause ist es doch am schönsten. Klar, der Wahnsinn auf dem Oktoberfest ist manchmal nicht auszuhalten. Gemütlicher geht es auch auf der Eutewiesen zu, dem traditionellen Teil des Volksfestes. Hier springt niemand auf den Tisch, aber irgendwie fehlt dann auch wieder etwas. Dazu gibt es im Spiegel einen langen Artikel von Frau Laura Kaufmann. Und auch zu rechtzeitig jetzt zum Oktoberfest die Meldung, dass eben doch jetzt es Hinweise gibt zu diesem Anschlag auf dem Oktoberfest von vor, wann war das, 30 oder noch mehr Jahren? Ja, das war Anfang der 80er, ne? Ja, wo immer die Einzeltäter-Theorie verkauft wurde, also der Attentäter ist da wohl dann selber draufgegangen dabei. Und daneben noch, weiß nicht, über 10 Tote und viele Verletzte gab es da. Und jetzt kommt langsam raus, also sind auch Zeugen aufgetaucht, die gesagt haben, sie hätten, wären damals zur Polizei gegangen, weil sie Flugblätter gesehen haben, die schon und verteilt wurden danach, was also schon deshalb Einzeltäter ausschließt. Und die sind zur Polizei gegangen und die Polizei hat sie wieder weggeschickt. Und also diese Vermutung, die gibt's ja schon seither, die ganzen letzten 30 Jahre lang, dass es eben eine Gruppe war, mindestens irgendwelche Nazi-Terroristen oder auch, das eine schließt das andere nicht aus, eine bewusst gemachte Geschichte, also nicht nur von dieser, wie hießen die, Wehrsportgruppe Hoffmann, sondern dass es im größeren Plan drin war mit der Operation Gladio, also die in Italien eben auch Anschläge durchgeführt haben, damals Ende der 70er Jahre. Aber gut, mal sehen, ob das jemand ernst nimmt und der Sache auf den Grund geht. Anzunehmen ist eher das Gegenteil. Ja, es war ein blutiges Volksfest damals, als die Neonazis und ihre trüben Finanziers und Hintermänner nach dem Motto Spannungen aufbauen, ein Klima des Terrors erzeugen in Europa, als die Linke eben zu erstarken drohte, anfing Terrorakte durchzuführen. Es gab diesen Anschlag auf dem Bahnhof in Bologna in Italien. Es gab, wie gesagt, dieses Attentat auf das Oktoberfest und viele, viele verschiedene andere Dinge, die im schmutzigen Bereich, im sumpfigen Bereich zwischen Geheimdienst und Neonazis abliefen. Brauchtum. Deutsche Volksfeste sollen als Weltkulturerbe eingestuft werden. Ja, die deutschen Volksfeste von der Dorfkirmes bis zum Oktoberfest sollen UNESCO-Weltkulturerbe werden. Bundestagsabgeordnete aller Parteien sowie die Bundesministerin Andrea Nahles und die Bundesministerinnen Manuela Schwesig unterstützen die Bewerbung des Deutschen Schaustellerbundes um die Anerkennung als sogenanntes immaterielles Weltkulturerbe. In über 40 Videobotschaften, die ins Internet gestellt werden sollen, preisen die Politiker ihre Erinnerungen an gebrannte Mandeln und verlässliche Freunde, die einen auch nachts nach dem Schützenfest noch auf den richtigen Weg bringen, das heißt besoffen nach Hause schleusen. In Deutschland werden jährlich 9.900 Volksfeste und über 1.400 Weihnachtsmärkte ausgerichtet mit 233 Millionen Besuchern und einem Bruttoumsatz von 3,7 Milliarden Euro. Das größte Volksfest ist das Münchner Oktoberfest mit über 6 Millionen Besuchern. Das ist unglaublich. Das ist, ja, würde ich sagen, fast schon ein bisschen pervers, oder? 6 Millionen Besucher zu einem Volksfest, da fragt man sich, was ist das? Was ist das für ein Phänomen? Das ist ja hier wie auf den Ramblas. Wenn man sagen würde, Barcelona ist ein Dauervolksfest, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie gemütlich das da zugehen muss auf dem Oktoberfest, oder? Ja, also ich persönlich war noch nie auf dem Oktoberfest in München. In dieser Zeit bin ich immer aufs Cannstatter Volksfest in Stuttgart gegangen. Aber von beiden Veranstaltungen ist ja immer ein wichtiges Thema, was kosten die Maßheitstag in Munker, 10 Euro oder mehr, Moors. Dürfte doch über 10 Euro sein inzwischen. Ne? Keine Ahnung, aber wenn Sie interessiert, können wir ja mal im Internet gucken. Das sind so ganz profund wichtige Informationen. Moors ist ja ein Liter, ne? Ein Liter. Ja, ja. Mhm. Ja, ich würde mal sagen, den kriegst du vielleicht nicht unter 6 Euro, 6, 7 Euro, oder? Nee, nee, das war schon höher, teuer, wesentlich höher. Ja. Ja, also eher tippe ich auf 10 Euro heutzutage. Kleine Rechercheaufgabe für nächste Woche. Was kostet das Moors? Einen letzten Blick wollen wir heute mal auf das Greenpeace-Magazin werfen. Die kommen ja auch immer mit interessanten Themen, hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt des planetaren Gleichgewichts und der ökologischen Aspekte. Eine Waldschützerin mit großen Ambitionen, wie gesagt, am morgigen Sonntag wird in Brasilien gewählt. Eine Präsidentschaftskandidatin ist die ehemalige Umweltaktivistin Marina Silva. Aber, so heißt es, offiziell ihre Chancen sind im Sinken. Dann gibt es den Welttierschutztag. Die Kumpels auf vier Beinen mit Flügeln, Rüsseln und was alles hier auf diesem Planeten mit uns lebt, die dürfen wir auch nicht vergessen. Die werden ganz schön fies und miese von uns behandelt. Wir schlagen sie, wir treten sie, wir essen sie, wir schlachten sie. Und da gibt es eben die Meldung, die andauernde Gier nach Elfenbein, Nashornhörnern, Tropenholz, Pelzen und Reptilleder hat gravierende Folgen. Noch nie waren Wildtiere so bedroht wie heute. Franz von Assisi, der lebte von 1181 bis 1228, der das Tier als ebenbürtig anpries, gilt als erster Tierschützer. Sein Todestag ist seit 1931 der Welttierschutztag. In vielen Ländern wird am 4. Oktober zum Beispiel gegen Massenhaltung und Wilderei protestiert. Pro Wildlife stellt im Rahmen des Welttierschutztages verschiedene Arten vor, die dringend besser geschützt werden müssen. Fantastisch, Welttierschutztag. Da passt wunderschöne Nachricht dazu, die ich gestern Abend im Fernsehen gesehen habe. Bricht irgendwo in, weiß jetzt nicht mehr, vielleicht in Valencia oder irgendwo ein Brand aus in der Wohnung. Menschen kamen keine zu Schaden, aber dann die Feuerwehr entdeckt dann noch zwei halbtote Hunde in der Wohnung, Rauchvergiftung. Und schafft die raus, beide, der eine hat sich relativ schnell wiederholt, aber der erholt, aber der andere nicht. Und dann wurde er künstlich beatmet mit so einer Maske und dann ging das nicht mehr, weil der Sauerstoff oder was das war aufgehört hat. Und was macht der brave Feuerwehrmann in seinem orangenen Anzug und seinem Helm auf? Er kniet sich nieder und macht, also nicht eine Mund-zu-Mund-Beatmung, sondern eine Mund-Schnauze-Beatmung und hat funktioniert. Also der Hund lebt, ist gesund, wohlauf. Und der große Renner im Internet gestern Abend, diese Geschichte, also der wird dabei gefilmt und das ist also alles sehr herzberührend. Applaus für diesen Feuerwehrmann. Hey, Moment, noch einen. Weiter so. Also damit es nicht heißt, hier bei Niemandsland gibt es nur Katastrophen, das war eine schöne Sache. Gut. Gucken wir uns mal die Tiere an, die bedroht sind. Welche Tierarten sind da am heftigsten bedroht? In Afrika sind laut Pro Wildlife vor allem Elefanten, Nashörner und Menschenaffen in Gefahr. Jährlich werden bis zu 50.000 afrikanische Elefanten illegal abgeschlachtet, sodass es mittlerweile nur noch 430.000 bis 650.000 von ihnen gibt. Zwar ist der Elfenbeinhandel illegal, dennoch wächst die Nachfrage, insbesondere in Asien, ungebremst. Dies gilt auch für das pulverisierte Horn des Nashorns. Dem Pulver werden in Asien heilende Kräfte nachgesagt. Für die Nashörner in Südafrika ist das ein Todesurteil. Hier wurden allein im Jahre 2013 mehr als 1000 Nashörner gewildert. Die südafrikanische Regierung möchte den Handel mit Nashornhorn legalisieren, wovon Pro Wildlife dringend abrät. Es würde die ohnehin schwierige Lage für die Tiere weiter verschlimmern. Das sagt Frau Daniela Freier, Biologin bei Pro Wildlife. Kommen wir zu unseren Vettern, den Menschenaffen. Der Bestand der Menschenaffen auf dem afrikanischen Kontinent, Gorillas, Schimpansen, Bonobos, wird durch zweierlei Dinge stark beeinträchtigt. Die Jagd auf ihr Fleisch als Konsumgut, das nennt man Bushmeat, und die Abholzung ihrer Lebensräume. Durch den steigenden Konsum von Palmöl werden immer größere Flächen für Plantagen genutzt. Deshalb sei die Lage für Menschenaffen mindestens so dramatisch wie für Elefanten und Nashörner, so Frau Freier. Ebenfalls in großer Gefahr sind Eisbären. Die meisten werden in Kanada abgeschossen. Zurzeit gibt es nicht mehr als 25.000 Eisbären in freier Wildbahn. Dennoch stellt sich die kanadische Regierung gegen mehr Schutz der Tiere. Unter Umweltverschmutzung und anhaltender Jagd leiden auch die Wal- und Delfinpopulationen. Selbst das weltweite Walfangverbot hält einige Staaten nicht vom Töten ab. Delfine und andere Kleinwale sind grundsätzlich nicht von dem Verbot betroffen. Für den Schwund der Reptilien und Amphibien im asiatischen Raum macht Pro Wildlife die Gier nach Luxusartikeln verantwortlich. Froschschenkel, Schlangenleder und der Handel mit exotischen Haustieren gefährdet den Bestand vieler Populationen. Das waren Informationen von Frau Luisa Neubauer, heute veröffentlicht im Greenpeace Magazin auf der Homepage. Im aktuellen Greenpeace Magazin kann man den Essay Das Leben der Anderen, ein Plädoyer für den Artenschutz von Andreas Weber nachlesen. Und das war's für heute. Das waren unsere gemischten Katastrophen und Meldungen. Ja, noch eine Nachricht, die mit Spanien zu tun hat. Ich meine, wenn der normale Mensch das Wort Mafia hört, woran denkt er dann? Also Corleone. Italien, genau, Corleone oder Cosa Nostra oder El Banco del Espíritu Santo und Trangheta und so. Wenn wir nach Spanien gucken, da gibt es nicht so schöne Namen. Und da heißt es Partido Popular, Bárcenas, Gürtel, Valencia oder hier in Katalonien CiU, PSOE natürlich auch, die wollen wir nicht vergessen. Die hauptsächlich in Andalusien sind die zugange, Sobresueldos, also extra Gehälter, von denen niemand oder nur ganz wenige wissen, Umschläge, die einem zugesteckt werden, und jetzt seit ein paar Tagen ist also eine neue Variante rausgekommen. Kreditkarten, ich meine, das hat es schon immer gegeben, ne? Also dass Missbrauch getrieben wurde mit Kreditkarten von offiziellen Institutionen oder von Rathäusern auch, ne? Das kam da schon mal vor, dass irgend so ein Gemeinderat dann oder der Bürgermeister mit der Kreditkarte vom Rathaus in Puff gegangen ist und dort damit bezahlt hat. Also aber jetzt wird bekannt, dass also das ist jetzt im Moment der Skandal der Woche, dass zuerst bei Caja Madrid und nachher bei Bankia ganz systematisch Kreditkarten verteilt wurden an ausgewählte Koryphäen, also normalerweise Vorstandsmitglieder oder sonst irgendwelche wichtigen Leute, hohe Manager, die da drin saßen in diesen Aufsichtsräten oder andere Funktionen hatten und die auch ernannt werden da von den anderen, entweder von der Partei PP selber oder von PSOE. Die große Mehrheit von diesen über 80 Leuten wurde von denen vorgeschlagen, aber auch andere sind betroffen davon, nicht nur die, sogar EU, die Izquierda Unida, hatte da auch ein oder zwei Leute drin, aber auch Gewerkschaften, ne? UGT von der Sozialistischen Partei von Madrid, von Comisiones Obreras, ne? Alle waren sie da vertreten und haben diese VIP Kreditkarten bekommen, eben von den Banken selber, und zwar nach ganz keine Kriterien, sondern einfach die rechte Hand, sagen wir, des Bankpräsidenten hat das dann denen in die Hand gedrückt und das sind, die nennen das hier opacas, tarjetas opacas, also keine transparenten Kreditkarten, die irgendwie drin sind im normalen Bankkreislauf, sondern ganz private, also für eben genau persönliche Ausgaben, Repräsentationskosten und so. Jetzt das Problem ist nur, also die haben da in 10 Jahren 15,5 Millionen abgezogen, diese Leute. Und das Problem ist nur, das ist jetzt nicht eine Frage der fehlenden Ethik oder der fehlenden Moral, die diese Leute erzeigen, sondern das ist total illegal. Das ist ein Delikt, diese Praxis. Ne? Und jetzt wird es bekannt und vorneweg natürlich Miguel Blesa, der damals der Präsident war von Caja Madrid. Dann Rodrigo Rato, ganz früher Weltbank, FMI, also IWF, Chef. Dann später war er Wirtschaftsminister von der Partido Popular hier. Und so, die haben also da abgegriffen bis zu fast eine halbe Million in dieser Zeit. Und gerade dieser Blesa da, der wurde dann gegangen im Januar 2012. Dann hat er gerade im letzten Monat vorher nochmal schnell 19.000 Euro abgezogen. Und jetzt, was alle vermuten, was noch nicht bewiesen ist, das scheint eine Praxis zu sein, die nicht nur stattgefunden hat bei diesen Banken, sondern praktisch in allen großen Unternehmen, die in der spanischen Börse vertreten sind. Das heißt, wenn man sich fragt, wo ist das ganze Geld geblieben, das die Steuerzahler jetzt aufbringen müssen, um Banken zu retten, um Unternehmen zu stützen, um Industriekonzerne vor dem Ruin zu bewahren, das Geld haben die gefräßigen Klicken verprasst für Schnickschnack natürlich. Die sind, wie du sagtest, in Puff zu Geschäftsessen mit Hubschraubern durch die Gegend gefahren und Luxusreisen gemacht. Meine Damen und Herren, wir müssen raus. Agur. Naja, also noch als letzte Sache dazu. Die Banken wurden ja, so hat es angefangen mit Bankia, die Bankenkrise hier in Spanien. Und dann mussten die gerettet werden mit Geldern, europäischen Geldern. Und zwar mit 42 Millionen Euro. Und die Hälfte davon ist allein genau für diese Bankia aufgewendet worden. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Niemandsland verabschiedet sich. Agur, yo, halten Sie die Ohren steif, machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Bis nächsten Samstag. Tschüss. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Ja, ein Gewitter haben wir heute nicht, aber wir haben einen schönen Sonnenschein und das ist ja auch was. So, zum Abschied Hagen Stoll, Schieb den Blues. Bei mir läuft heute alles glatt, doch der Toast fällt wieder auf die falsche Seite. Ja, auch die Nudeln von gestern machen satt. Nur diese Pfanne ohne Griff, die ist für ein Arsch. Weißt du, es geht immer auch noch schlimmer. Die eine Socke frisst die Waschmaschine immer. Und schon schieb ich den Blues. Ich singe, singe, als ob es kein Morgen mehr gibt. Solange ich's nicht mehr bringe, ja, da singe ich und leb. Ich gebe, nein, ich gebe nicht, ich gebe noch nicht auf. Und ich lebe, lebe, lebe mit jedem Schritt, den ich noch lauf. Den ich noch lauf. sitzt tief wie das Schlüsselbund in den Gully. Die dicksten Knoten in deinem Taschentuch reichen nicht aus. Kreuz zwei Finger hinterm Rücken, du kannst fliegen, auch wenn du auf vier Buchstaben sitzt. Ich hab mir mit Vergnügen heute Morgen die Arschkarte bestellt. Nun hab ich endlich volles Programm, inklusive Blues. Und ich singe, singe, als ob es kein Morgen mehr gibt. Solange ich's nicht mehr bringe, ja, da singe ich und bringe. Denn ich gebe, nein, ich gebe nicht, ich gebe noch nicht auf. Und ich lebe, lebe, lebe mit jedem Schritt, den ich noch laufe. Als ob es kein Morgen mehr gibt. Solange ich's nicht mehr bringe, ja, da singe ich und will. Hey! Ich gebe, nein, ich gebe nicht, ich gebe noch nicht auf. Und ich lebe, lebe, lebe mit jedem Schritt, den ich noch lauf. Den ich noch lauf. Ich gebe, nein, ich gebe nicht, ich gebe noch nicht auf. Und ich lebe, lebe, lebe mit jedem Schritt, den ich noch lauf. Erst kürzlich haben wir herausgefunden, dass in Deutschland mehr als 82 Millionen versteckte Terroristen wohnen. Du bist einer davon.